1. Der Gerecht stirbt, doch niemand nimmt sich dieses Schicksal zu Herzen, waren die from Ende hingeraft wer denn, one das jemand erkennt, das sie vor der Herrschenden Bossheit bewahrt werden. 2. Wer einen aufrichtigen Lebensweg verfolgt hat, get in den Frieden ein und findet in seiner Ruhestadt die verdiente Erholung. 3. Jedoch, die von saubere geprägt seid und als Natch kommen von untrue und unmoral lebt, sollt herentreten, curum erteil zu stellen. For, über wen macht euch lustigen gegen wen seid ihr überrachtung, obwohl selbst angehorsam kinder und ein Generation der Luge seid. 5. Seid von G. Nakuren Gotzen unter den Bormen erfüllt und opfert sogar your kinder in den Talen und unter den Fels versprungen. 6. Euer Schicksal liegt bei den glatten Steinen des Batches, denen Trank und Spies ab verdarbringt, meinte Wirklich, das ich mich mit solchen Taten abfinden word. 7. Aufhauen und markanten Bergen hat your Kultstaten errichtet, dort opfer dazu bringen und your untrue Fen zu sagen. 8. Sogar hinter euren Turen hat heidnisch Symbol angebracht, hat mich verlassen, anderen Makten zu wenden und schamlos Bündnis zu schließen, deren Gemeinschaft liebt it. 9. Seid mit kostbaren Olen zum König Jurist und hat your Boten in Fernlande und Bis in die Unterwelt gesandt, Hilf zu suchen. 10. Obwohl dirt your Weilen bemühungen erschöpft ward, hat nicht aufgegeben, da immer noch ein gewiss Eigenkraft verspürtet und juk die Schelb nicht schwach fühlen wolltet. 11. Vor wem hat tete solche furcht, dass mich balugen und wollig verges sen hat? Liegt es daran, dass ich so lange geschwiegen habe, dass kein erfurcht mehr vor mir seid? 12. Ich word nun your angeblich gerechtig keet und your taten offentlich machen, docker word it feststellen, dass dies work you keenele hilf beaten konin. 13. Wenn hilf ruft, solen your gesammelten gotzen uke doc ret ten, ein einfacher windhorch word sie jedoc al hin wegfegen, da sie volig maklo sind. 14. Es word der ruffer schalen, den weg zu bereiten und die barn frei zu machen. Damit jeds hindernis ausdem fad minds vokes infernt word. 15. Den so sprick der ho und herbin, der uig lebten dessen name heilig ist, ich won in der ho und im heiligtum. Den ich bin ich bei den demutigen und ruvolen, ich hazen nu zu belieben. 16. Ich word nicht für immer anklagen oder uig zernen, da sonst der Lebensgeist der Menschen, die ich selbst erschaffen habe, vor mir de Hinschwinden word. 17. Wegen ira sundigen habgier war ich zornigen bestraft sie, indem ich mir verb arge, den ich setzten sie iren abtrunigen weg nach igen beliben fort. 18. Obwohl ich ihr wedge gesehen habe, word ich sie heilen und lay ten, ihnen und allen trauenden wieder trost zu kommen zu lassen. 19. Ich erschaff den Lobpreis auf ihren Lippen und verkündige Frieden für all, ob fern oder nah, den ich word sie heilen, sprick der Herr. 20. Die Gottlosen hingen sind wie das aufgewollt mir, das kein Ruhe findet und dessen wellen beständig Schlamm und Schmutz und die Oberflasch treiben. 21. Es gibt keinen Frieden für die Gottlosen, klar mein Gott auch strucklich.